eine andere Schlampe, die bei dir jetzt mit fährt. Du suchst ne Lösung, ich find, wenn du dich verpisst wär. Ich kotze, wenn du sagst, ich vermisse dich sehr. Und oh ja, du bist ein Arschloch. Du bist für die ganze Umwelt nur ein Schadstoff. Fucke mich ab und ich bin die, die dich hartboxt. Am liebsten würde ich dich verprügeln mit nem Schlagstock. Ich schiss drauf, ob ich so gut wie deine Makoff. Ich seh zum Glück nicht mehr deinen hässlichen Kopf. Du willst dich wieder mal beweisen, daran lag's doch. Denn du denkst, du kannst am längsten und versagst noch. Hör mir zu, Junge, weil ich auf dich scheiß. Rede nicht von Dingen, die du überhaupt nicht weißt. Jetzt musst du einstecken, du hast genug ausgeteilt. Ich mache Schluss, auf einmal bist du laut und schreist. Hör mir zu, Junge, weil ich auf dich scheiß. Rede nicht von Dingen, die du überhaupt nicht weißt. Jetzt musst du einstecken, du hast genug ausgeteilt. Ich mache Schluss, auf einmal bist du laut und schreist. Oh ja, du bist ein Dreckschwein. Als ich mit dir was anfing, musste ich wohl auf Crack sein. Ich sage heute nur, dass ich auf meinen Ex scheiß. Hoffe, du gehst kaputt und ziehst dir diesen Track rein. Wenn es bis jetzt nicht war, möchte ich, dass du jetzt weinst. Denn ich erzähl jedem, dein Penis, der ist echt klein. Du warst schlecht im Bett und hast mich gut geleckt, nein. Du Penner hast so oft behauptet, dass ich nett sei. Und du, ja, du bist ein scheiß Mann. Tust das Nötigste und denkst wohl, dass es reicht, Mann. Jeder deiner Scheißausreden hört sich gleich an. Und du ziehst mein Niveau runter, so wie Treibsand. Ich machte jeden Quatsch für dich, wollt keinen Dank, weil ich behindert war damals, als ich dich geil fand. Du hast mich nie geliebt, ich weiß, dass es nicht sein kann. Tritt dir mit Anlauf in die Eier und du weinst dann, yeah. Ich mach dich klar, weil es Taktik war. Danach schreib ich über dich 80 Bars. Ficke dich sofort oder nackt im Bad. Schicke dich dann fort oder fuck dich ab. Die ganze Nacht, mein Schwanz in sie. Morgen werde ich wichsen auf die Fantasie. Ich bin ziemlich oft mit der Hand aktiv. Denn du hast dich in den falschen Mann verliebt. Alle diesen Nutten wollen immer wieder blasen. Aber heute hatte deine Olli ihre Tage. Guck, diese Bitches reden alle über mich. Und sie finden, ich bin geil, doch hab voll die schiefe Nase. Bitch-Männer haben leider immer Faustrecht. Du bist Liebe, doch ich nutze dich nur aus echt. Lass mich in Ruhe, quatsch mich nicht zu. Immer dieselbe Kacke, wenn ich irgendeine Frau treff. An mein Verhalten kannst du keinerlei Vernunft drehen. Bitte kannst du jetzt die Eier in den Mund nehmen. Was ich versprochen hab, als ich besoffen war, ist egal, ich lass dich alleine ungebummt stehen. Dieser Rapper ist schwanzgesteuert. Deine Kette war ganz schön teuer. Es ist Befriedigung, wenn ich der Freezy bumms. Dafür leg ich meine Hand ins Feuer. Ich bin der dich abschleppen tut. Du bist die, die den Dick ablecken tut. Alle Bitches überall wissen doch immer noch, ja, ich bin der King und das Echo Root. Baby, du brauchst nicht streiten. Du kannst ruhig auf mich scheißen. Ausgezeichnet, ich hab eh keinen Bock, bei dieser Frau zu bleiben. Hör mir zu, Junge, weil ich auf dich scheiß. Rede nicht von Dingen, die du überhaupt nicht weißt. Jetzt musst du einstecken, du hast genug ausgeteilt. Ich mache Schluss, auf einmal bist du laut und schreist. Hör mir zu, Junge, weil ich auf dich scheiß. Rede nicht von Dingen, die du überhaupt nicht weißt. Jetzt musst du einstecken, du hast genug ausgeteilt. Ich mache Schluss, auf einmal bist du laut und schreist. Thank you.